Wir setzen unsere Reihe Zerbrechende Wirklichkeiten fort mit einem Hörspiel des dänischen Autors Kim Fupz Aakeson. Wohin führt uns der technische Fortschritt? Was vollbringt die Gentechnologie? Mit ihrer Hilfe gelingt es uns, vielleicht maßgeschneiderte Babys in die Welt zu setzen. Nur was dann? Der Frage des Danach ist Kim Fupz Aakeson literarisch nachgegangen. Seine Horrorvision einer Welt glücklicher Kinder hat die Regisseurin Beatrix Akkers für den Funk inszeniert. Doch hören Sie nun selbst. Glückliche Kinder. Hörspiel von Kim Fupz Aakeson. Aus dem Dänischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Ich sehe durch eine eng anliegende Schutzbrille mit gelben Gläsern. Trage einen Gummianzug, einen schwarzen. Die Bleistange liegt mir satt in der Hand und wir laufen in schwerem Takt. Alle gemeinsam wie eine geölte Lokomotive. Im Rausch breiten wir die Arme aus und rings um uns zerbersten die Fenster eines Möbelhauses. Wir halten nicht einmal an. Wir laufen nur immer weiter. Und auf einem offenen Platz irgendwo in der Vorstadt rasseln wir mit einer anderen Gruppe zusammen, dass das Metall nur so sinkt. Und erst hier bei diesem Zusammenprall bemerken wir unsere eigene wunderbare Kraft, die uns die ganze Nacht bei unserem Lauf im Rücken gesessen hat. Unsere Kraft. Ich war ein glücklicher Mensch. Ich hatte nicht alles, aber doch fast alles. Ich sah gut aus, verdiente Geld. Und meine Frau war hübscher als die Frauen der meisten anderen. Sie sagte kluge Sachen, war kein dummes Stück, bei der nur alle die Augenbrauen hochziehen und denken, hübsch mag sie ja sein, aber lieber Gott, was für eine Gans. Sie war auf die Uni gegangen und machte jetzt nur eine Pause. Sie war jung, wir hatten uns ein Nest gebaut. Ihr Vater hatte uns eine gute Wohnung im Stadtzentrum besorgt. Nur der Keller stand unter Wasser, sonst war es im Großen und Ganzen eine trockene, gute Wohnung. Nicht klein außerdem. Mehr Zimmer, als man beheizen konnte. Wir hielten Händchen und lasen jeder sein Buch. Oder sie machte was zu essen und sah mir zu, während ich aß. Sie selber hatte nicht viel Appetit, aber was zu essen machte sie. Das liebte sie über alles. Später an so einem Abend flüsterten wir im Dunkeln Verrücktheiten oder saßen da und dachten über einen Namen nach, obgleich es noch lange hin war. So war es, wenn ich frei hatte. Ja, ich konnte wieder von Freihaben reden. Ich hatte wieder angefangen zu arbeiten. Ich hatte es geschafft. Es gab ein Leben nach den Glasbanden und ich gehörte dazu, mittendrin. Die Zeitung hatte mich wieder angestellt und etwas war um mich herum entstanden. Gute Luft. Auf einmal lasen alle meine Sachen. Meine Artikel waren zu einem richtigen Buch geworden, mit festem Einband. Und ich hatte einen Preis bekommen. Der Vorsitzende des Berufsverbandes hatte eine Rede gehalten über meine Kompromisslosigkeit. Er stand an einem Pult mit quietschenden Mikrofonen. Die Zeit verlangte danach, sagte er. Und die Versammlung beklatschte leichthin den Ausgang, den alles genommen hatte. Das Einzige, was mir von der Vergangenheit sonst noch geblieben ist, sind diese Träume. Und außerdem meine rechte Schulter. Bei feuchtem Wetter tut sie weh. Also immer. Sie wollten, dass ich an eher ruhigen Sachen arbeite, klar. Es war mir nicht ganz leicht gefallen, zurückzukommen. Es verändert einen ja, wenn man so lange auf der Straße rumläuft. Und jetzt kümmerte ich mich also nur um das Ruhige. Das hatte ich auch meiner Frau versprochen. Mit Rücksicht auf den Stand der Dinge und meine empfindliche Psyche und all das. Anfangs hatte es ganz harmlos gewirkt. Eben ruhig. Schreib mal was über die neuen Kinderheime, such dir eins aus und fahr hin und schreib drüber, hatte der Redakteur gesagt. Neuerdings verlassen die Leute ihre Kinder. Das ist doch eine Story. Wir geben dir eine Fotografin mit, nimm ein Auto und fahr aufs Land und schreib was Kurzes, Leichtes. Und dann nickt man und denkt zum Beispiel, ja, ein lockerer Tag. So soll ein Tag sein. So habe ich das auch mit meiner Frau abgesprochen. Ist eine Sache nicht locker, dann findet sich eine andere, lockere. Und heute also in das Kinderheim und dann zurück ins Nest und gesund sein und Händchen halten und frei haben. Verrücktheiten flüstern vielleicht. Ich bekam eine Fotografin mit, die ich nicht kannte, eine etwas hagere Frau. Meine Größe und nicht besonders gesprächig. Überhaupt nicht, das passte mir hervorragend. Recht besehen hatte sie schöne Brüste, aber es wirkte, als hätte sie die irgendwem geklaut, als gehörten sie nicht so richtig zu ihr. Sie fuhr, wir rauchten beide eine Zigarette nach der anderen. Ich schielte ein bisschen auf ihre nylonbestrumpften Beine. Passabel. Und mir ging auf, dass ich tatsächlich schon seit 6 Jahren in meine Frau verliebt war. Die Besiedelung wurde dünner und machte geschwärzten Wiesenplatz. Bauernärsche standen im Regen, die Hände in die Taschen gesteckt. Oder sie wischten sich mit dem Handrücken die Nase und riefen uns schwachsinniges Zeug hinterher mit nassem Haar. Ich habe das Land schon immer gehasst. Die Gräben mit aufgeblähten Tieren, flachbrüstige Frauen, die aus Pappkartons knollige Gewächse verkaufen, Blechhütten. Und dann kann man sehen, soweit das Auge reicht. Ich habe es einfach schon immer gehasst. Das Kinderheim war ein zusammengewürfeltes Barackendorf. Alles war zerwühlt und roch nach Erde. Wir waren mit einem komischen Typ verabredet. Er hatte nervöse Ticks, trug einen riesigen Schlüsselbund und wiederholte immer und immer wieder, sie täten, was sie könnten. Wir tun, was wir können, sagte er stets aufs Neue. Wir haben jedes Mal lieb und nett genickt. Es war was Flehendes daran. Man brachte es nicht übers Herz, das zu ignorieren. Wir mussten sie absondern, sagte er. Er sprach von den Kindern. Die Großen sind über die Kleinen hergefallen, das mussten wir abstellen, in jeder Weise über sie hergefallen, Sie verstehen. Sie haben sie auch ausgezogen und all sowas, Jungs mit Jungs, es war verkehrt, völlig verkehrt das Ganze. Deswegen hatte man die Türen zwischen den Abteilungen abgesperrt. Sie waren nach Alter sortiert, graue, magere Kinder mit schmalen Lippen. Sie bekamen dünne Suppe aus großen eisernen Kübeln auf Rädern. Wir fingen bei den Ältesten an, dann klapperten wir von oben nach unten alle Altersgruppen ab. Immer hinterm Schlüsselbund her. Erst als wir bei den Jüngsten waren, haben sie aufgehört, uns um Zigaretten anzubetteln. Und wir konnten in Ruhe rauchen und fast Luft schnappen. Fast, nur fast. Wir standen da und schauten uns den Haufen hoffnungsloser Gören an. Sie wuselten durcheinander und um eine einzelne weibliche Person herum, eine müde Nonne, die sie trennte, wenn sie sich rauften, und die sonst auf einem Bett saß, mit abwesendem Blick über sie hinwegstarrte und ihren eigenen Gedanken nachhing. Gedanken über Gott, nehme ich an. Oder darüber, was sie hier eigentlich tat und wie lange es noch dauern würde. Währenddessen vertrieb Schlüsselbund mir die Zeit mit seinem Bericht über die unhaltbaren Verhältnisse. Was konnte man auch tun ohne weitere Subventionen? Und es kamen auch immer mehr Kinder dazu. Ja, so waren die Zeiten. Die Leute rafften alles an sich, was von Wert war. Und dann verdufteten sie mitten in der Nacht, während die Kinder schliefen. Und dann riefen sie an, ja, die Eltern von irgendwoher und erzählten, an der und der Adresse hätten sie 3 Kinder hinterlassen. Und dann warfen sie den Hörer auf und waren spurlos verschwunden. Falls sie überhaupt anriefen. In anderen Fällen fand man sie einfach auf, die Kinder. Die Leute geben auf, sagte er mehrmals. Sie geben einfach auf, das ist völlig verkehrt, alles läuft völlig verkehrt. Ich fragte die Fotografin, ob sie fertig war, und sie nickte. Fotografierte aber trotzdem ein bisschen weiter. Fotografen haben so ihre Macken, wenn sie fotografieren. Sie legen die Stirn in seltsame Falten, beißen sich in die Zunge. Die hier verzog den Mund, und es stand ihr nicht. Wir haben uns umgedreht, wollten gehen, da habe ich das fette Kind gesehen. Ich wunderte mich. Warum hatte ich es nicht schon vorher bemerkt? Fleischig und rund war es, glänzend fast. Es hatte weißes Haar und war leuchtend rosig und glücklich. Ja, richtig glücklich inmitten des Scheißdrecks von Kindern, die entweder einander die Köpfe einschlugen oder ihrerseits schon resigniert hatten und sich nur hin und her wiegten und an ihrem Knie oder einem Bettpfosten lutschten oder an einem Fleck auf dem letzten Stück zarter Haut an ihrem Unterarm. Ein kleines, glückliches Kind, das strotzend mitten zwischen den anderen stand. Und da auf einmal läutete es und die Nonne erwachte aus ihrem Mittagsschlaf und wir ließen uns durch eine vergitterte Tür führen. Draußen baggerte uns dann der Kauz an, der Schlüsselbund, ob wir nicht etwas für ihn hätten, für seine Mühe. Und ich gab ihm was, was hinreichend klirrte, um ihn zu einem Bückling zu bewegen. In dem Regen, der zugenommen hatte. Ich machte weite Schritte über die tiefsten Pfützen und war erleichtert, als ich die Tür hinter mir zuschlagen konnte. Die ganze Rückfahrt über haben wir geraucht. Ziemlich wortlos im Geräusch der Scheibenwischer. Sie gingen wie ein Metronom. Ich dachte, dass sogar die lockeren kleinen Sachen manchmal schwer sein können. Verdammt deprimierend. Man brauchte nur ein bisschen nachzudenken. Und ich sah Glasflächen, die sich auflösten und zusammenfielen mit dem lauten Geräusch, das dazugehört und das überflüssige Zeug aus dem Kopf kratzt. Ich sehnte mich nach etwas. Sicher nach meiner Frau. Ich hatte den Artikel schon geschrieben, bevor ich das Bild sah, und der Redakteur hat gemeint, ich solle ihn etwas bissiger fassen. Was dachte sich die Regierung eigentlich dabei? Sollten die armen Kinder da draußen in den Zigarrenkisten einfach verrotten, die lieben Kleinen? Nichts als Nonnen und Wassersuppe, lauter sowas. Natürlich tat ich, was er wollte. Mir war's egal, machen wir es etwas bissiger. Meine Frau wird allmählich hübsch rundlich in der Taille und ist hübscher als je. Die Baracken liegen weit draußen auf dem Land. Ich werde sie nie wieder zu Gesicht bekommen. Ein Glück. Machen wir es eben bissiger. Dann ist die Fotografin gekommen. Sie legte die Bilder in der Reihenfolge, in der sie sie aufgenommen hatte, auf den Schreibtisch und eine schiefrückige Parade defilierte ohne Gleichmaß vorüber und häufte sich zu einem kleinen Stapel. Diese leeren Kinder ohne jede Chance. Besser sie auf den Fotos zu sehen als in Wirklichkeit. Armselige kleine Arschlöcher, ja, das waren sie. Das letzte hielt sie sich vor den Leib. Und als ich vom Tisch aufblickte und sie ansah, legte sie es hin. Das Etagenbett, die Nonne, etliche graue Kinder und dort, mitten darunter, der kleine glückliche Narr, der pummelige weißhaarige Fettkloß. Auf den Pausbacken ein Lächeln, das Übelkeit erregte, denn es gab da nichts zu lächeln. Mitten im Dreck saß das kleine glückliche Kind und freute sich, als wäre das Ganze ein einziger Spaß. Saukomisch. Eine geschlagene Stunde habe ich das eben angestarrt, sagte sie und rieb sich die Augen. Das Kind da, das sieht total verrückt aus. Es macht mich fertig, wenn ich es nur ansehe. Und außerdem kann ich mich einfach nicht entscheiden, ob es nun ein Junge sein soll oder ein Mädchen. Ich nickte, denn so war es. Und ich habe das Bild zum Redakteur mit reingenommen, aber er hat es nicht verwenden wollen. Ihn hat es nicht beeindruckt. Was sollen wir damit? Wir brauchen so welche wie die hier. Er schlug auf den Stapel mit den kleinen, mehlbleichen Gesichtern. Wir brauchen rotznasige, verhungerte, unglückliche Kinder, die sich nach einem besseren Leben sehnen und nach grünen Rasenflächen wie früher und schaukeln und dem ganzen Zeug. Und wir knallen sie groß raus. Das bringt's doch, wenn wir es groß aufmachen, die armen Kinderchen. Keine Story ohne Opfer, kapiert? Ich habe gesagt ja, und wir haben zwei von den richtig Unglücklichen genommen. Das andere mit dem Dickerchen habe ich in die Schublade gesteckt und bin bald darauf nach Hause gefahren. Und meine Frau, die natürlich zu Hause ist, hat alles mit Seifenwasser durchgeputzt. Auch wenn das nichts nutzt, sie macht das aus Gewohnheit, glaube ich. Sie ist lieb. Sie ist immer lieb. Alles gut gegangen heute, fragte sie, wie sich's für liebe Frauen gehört. Und ich sagte, so lala. Wir gehen vorsichtig miteinander ins Bett. Und hinterher steht sie auf und macht eine Tütensuppe. Und wir essen, in Steppdecken gehüllt, und lassen es uns gut gehen. Ich bekomme am ehesten was runter und nebenher sehen wir lustige und gleichgültige Dinge im Fernsehen. Wiederholungen das meiste. Das Bild ist so christlich verschneit, dass man fast nichts mitkriegt, aber das macht nichts. Wir halten uns bei den Händen und reden über die Fernsehgeräusche hinweg von dem Kind und schlafen schließlich ein, Arm in Arm. Ich nehme erst noch eine von meinen Beruhigungspillen, um richtig müde zu werden. Ich bin gekleidet wie alle anderen Mitglieder der Bande. Wir tragen nur Sachen, denen die Scherben nichts anhaben können. Gummi, Brillen, Kopfmasken. Jemand ruft nach mir. Wir sind in vollem Lauf. Ich drehe mich um, ohne anzuhalten. Alle drehen sich um. Und befriedigt stelle ich fest, dass wir nicht voneinander zu unterscheiden sind. Wir sind wir alle. keiner von uns kann rausgepickt und aufgerufen werden. Er hat nicht viel gebracht, dieser erste Artikel. Nicht viel. Ein paar Leserbriefe und ein einziger Anruf am Meckertelefon, von wegen so gehe das ja wirklich nicht und was die Scheißverwaltung eigentlich treibe. Das genügte natürlich nicht. Der Redakteur wollte mehr. Er ist spitz geworden und hat gesagt, er würde mich jetzt nicht mehr behandeln wie ein rohes Ei. Ich hätte nachgelassen, an Biss verloren. Warum hatte ich nicht eins von diesen Kindern in die Mangel genommen und seine Geschichte aus ihm rausgequetscht, das menschliche Zeug? Mutter und Vater waren einfach plötzlich weg. Wir sind aufgewacht, mein kleiner Bruder und ich. Und da waren sie weg, Mutter und Vater, Mami und Papi. Bisschen auf die Tränendrüse drücken eben, hat er gemault, der Redakteur. Du kannst dich nicht für den Rest deines Lebens auf deinen Lorbeeren ausruhen. Wir sind hier bei einer Zeitung und nichts ist schlimmer als die Zeitung von gestern. Tja, sagte ich und dachte, heute geht auch vorbei. Und danach dann zu meiner Frau, was Weiches im Rücken und die Hände auf dem Bauch. Ich kann's ja jetzt gleich machen, wenn's sein muss. Muss es, hat der Redakteur gesagt. Und mir die gleiche Fotografin mitgegeben. Und dann hat sich seine Laune schlagartig gebessert. So ging es ihm immer, wenn er wen runtergeputzt und seinen Willen bekommen hatte. Das war sein Lebenselixier. Wir suchten uns ein anderes Kinderheim aus. Eins, das näher lag. Warum nicht? Wir brauchten ja nur irgendein Kind, ein kleines, rotznasiges Gehör, das was sagen wollte. Wir wussten ja schon was. Irgendwas mit Mutter und Vater, die nicht mehr da waren. Irgendwas darüber, wie es ist, in einer leeren Häuslerhütte in der Einöde aufzuwachen, dazu der kleine Bruder und das Etagenbett und salzige Tränen. Diesmal war es ein richtiges Gebäude und es hatte auch irgendeinen Namen. Ich habe versucht, ihn schnell wieder zu vergessen. Irgend sowas auf Ruh. Ein furchtbarer Name. Und da war ein anderer kauziger Typ mit Schlüsseln. Er rasselte uns mit seinen Schlüsseln durch niedrige Abteilungen von vollkommen durchschnittlichem öffentlichen Standard. Man stelle sich vor, er hatte sogar an mehrere verschiedene Jungs gedacht, die jeder ohne weitere seine typische Geschichte erzählen könnten. Eine absolut passende Geschichte. Viele von den Kindern sprachen ja nicht mehr so viel, aber an genau die Jungs hatte er gedacht, wie alt wir ihn denn bitteschön gern hätten. Ich bekam eine Jungsgeschichte. Ein kleiner, stoppelhaariger Kerl, der niemandem mehr in die Augen sehen konnte. Er hat mich kein einziges Mal angesehen. Nur den Tisch, seine Hände, was auf seiner Hose. Sicher was äußerst Interessantes auf seiner staatseigenen Hose. Und selbst als er uns um Kaugummi und Zigaretten anbettelte, nachdem wir aufgestanden waren und eben gehen wollten, selbst da schaute er zu Boden. Und ich habe gedacht, jetzt können die einen verflucht noch mal nicht einmal mehr ansehen, wenn sie betteln. Der Schlüsseltyp bettelte auch und ich habe ihm was gegeben und gesagt, die Kleinen wollen wir auch sehen. Es ist plötzlich aus mir herausgekommen. Ich wollte die Kleinen sehen. Er zählte die Münzen und zuckte mit den Schultern und ging voraus. Und da war es wieder. Mehrere diesmal. Ich konnte ihr Haar sehen in dem blassen Gewusel. Ich stieg über das kleine Gesindel weg und hörte, wie die Fotografin arbeitete. Ich griff eins raus, einen kleinen, weichen Fettkloß, weder Junge noch Mädchen, nur pummelig und glücklich. Ich habe es bei der Schulter gepackt und unseren Schlüsseltyp fragend angeschaut. Was sind das für welche, habe ich gefragt. Was sind das hier für Kinder? Und er hat dämlich zurückgeglotzt und was gemurmelt, von wegen, die seien eben da. Aus demselben Grund wie alle anderen, verlassene Kinder. Aber das ist doch ein und dieselbe Sorte, sagte ich. Eine bestimmte Sorte. Sehen Sie sich das doch mal an, Mann. Blauäugig und pausbackig und weißhaarig und rotwangig. Und sie klammern sich an mein Bein, als wäre ich ihr Scheißvater oder sonst was in der Art. Sehen Sie sich's an, absolut vertrauensvoll, als würden Sie mich ewig kennen. Sehen Sie doch. So sind manche Kinder eben, sagte er und rasselte mit seinen Schlüsseln. Ich muss jetzt weiter, so ein Kinderheim läuft nicht von selbst, meine Arbeit wartet. Ich schaute die Fotografin an, sie zog den Mund schief hinter ihre Kamera und ich pflückte die kleinen, wohlgenährten Arme ab und schüttelte meine besabberten Hosen frei. Wir sind dem Typ gefolgt. Der Wagen hat uns durchs Wasser nach Hause gepflügt. Mehrmals haben wir uns angesehen. Es war während der kurzen, trockenen Stunden um Mittag und aus Gullis und Rinnsteinen dampfte und waberte es wie in einem türkischen Bad. Ich habe gesagt, ich wolle alle Bilder sehen, die sie aufgenommen hatte. Ich habe den Artikel geschrieben. Der Redakteur fand, er war Mist. Ich habe ihn umgeschrieben, er fand ihn noch schlechter. Am Ende hat er ihn selbst geschrieben und gefragt, was zum Teufel mit mir los sei. Mittlerweile war die Fotografin gekommen, Wir fingerten Zigaretten aus dem Päckchen und ich sagte, ich wollte, dass er sich diese Fotos mal ansieht. Mürrisch griff er nach ihnen, sah sie an und fragte dann, na und? Wie, na und? Fragte ich. Da stimmt was nicht. Sehen Sie sich diese Kinder an. Da stimmt was nicht. Mit denen stimmt was überhaupt nicht. Wie stimmt was nicht, hat er gefragt. Was soll mit glücklichen Kindern nicht stimmen? Ich habe gesagt, Sie haben keinen Grund, glücklich zu sein. Sie sind wohlgenährt und blödsinnig niedlich. Und Ihre Eltern haben Sie verlassen. Sie leben in einem Schlafsaal mit Nonnen und Wassersuppe, mit Steckrüben und grinsen die ganze Zeit vor sich hin. Außerdem sehen Sie einander ähnlich. Die da sehen genauso aus wie das in dem ersten Kinderheim. Die Sache will ich mir genauer ansehen, der will ich nachgehen. Du siehst dir gar nichts genauer an. Wir haben Stories zu schreiben, richtige Stories, sagte der Redakteur. Glückliche Kinder sind keine Story. Ein Unfall ist eine Story, eine Tragödie, arme Schlucker. Vergiss die armen Schlucker nicht. So sprach er und verließ uns und schmiss die Tür zu. Und wir haben alle Bilder nochmal durchgesehen. Da stimmt wirklich was nicht, sagte die Fotografin. Und mir fiel auf, dass wir beide die Zigaretten, die in unseren Mundwinkeln wippten, nicht angesteckt hatten. Krankenhäuser habe ich immer gehasst. Sehr originell, alle Menschen hassen Krankenhäuser. Die Fotografin hatte mir einen Namen auf einen Zettel geschrieben. Mit ihm konnte ich reden. Er war ganz in Ordnung, sagte sie. Vielleicht weiß er was. Sie wollte sich so lange umhören, ob andere irgendwo was Ähnliches gesehen und fotografiert hatten. Ich hatte dem Redakteur vorgemacht, ich müsste zum Zahnarzt. Und jetzt machte ich mich an die Arbeit und trieb diesen Doktortypen auf. Er sah nicht übel aus und ich dachte, ob sie miteinander vögelten, die Fotografin und er. Vielleicht. Vielleicht hatten sie es ja mal gemacht. Er trank zu viel, das konnte ich riechen, trotz des Chlorins. Gelbe Augen und etwas zu langsame Bewegungen. Ganz genau, der trank. Lass uns ein bisschen rausgehen, hat er gesagt, als ich alles erzählt und ihm eins von den Fotos gezeigt hatte. Wir sind gegangen. Offenbar können Ärzte kommen und gehen, wie sie wollen. Er kannte sich im Viertel aus und brachte mich in irgendeine Bar mit hässlichen Mädchen, die mit braunen Zähnen lächelten. Dann war da noch eine Jukebox, die ganze Zeit dieselbe trübselige Nummer spielte, was mit Herz und Schmerz und Herz und Schmerz. Es sind wirklich viele geworden im Lauf des letzten Jahres, sagte er. Sie kommen zu früh zur Welt und sind trotzdem groß. Und sie wachsen zu schnell. Sie brauchen nicht mehr als Wasser und Schweineschmalz. Sie haben immer blendende Laune. Wenn du mich fragst, das stinkt zum Himmel. Ich habe sofort eine Story gewittert und ihn gefragt, ob sie die Kinder untersuchten. Und er hat gegrinst und einen Schluck von dem abgestandenen Bier getrunken, das ich uns bestellt hatte. Er sagte, sie, die Ärzte, hätten genügend anderes, worum sie sich zu kümmern hätten. Kinder mit Geschwüren, Kinder mit Mangelerkrankungen, Kinder mit Psychosen und Kinder mit Würmern und Wunden, die einfach nicht heilen wollten und mit Parasiten und Entzündungen, dass ihnen der Eiter nur so aus den Ohren lief. Ob ich noch mehr hören wollte? Es gab andere Arten Kinder, mengenweise. So viele, dass niemand Zeit hatte, sich mit Kindern abzugeben, die offenkundig gut beisammen und glücklich waren. So ist es also, habe ich gesagt. Und Herzschmerz lärmte mir ins Ohr und machte es unmöglich, zwei zusammenhängende Gedanken zu fassen. Aber es stinkt zum Himmel, sagte er. Ich habe bei der Zeitung angerufen und gesagt, man habe mir einen Eckzahn gezogen, ich sei von der Betäubung total matschig und ich wolle nicht mehr in die Redaktion kommen. Der Redakteur war vergrätzt. Dann bin ich zu den verschiedenen Kinderheimen rausgefahren. Es gab ja genug. Und hab mir mit Gequatsche und dem Presseausweis Zutritt verschafft. Überall dasselbe. Genau dasselbe. Unter den Kleinsten gab es überall welche von ihnen. Und alle Nonnen und Schlüsselidioten zuckten mit den Schultern und sagten, manche Kinder sind eben glücklich und andere nicht. So sind die Zeiten. Und wir haben an genügend anderes zu denken. Ich fahre zu meiner Frau nach Hause und mache dasselbe. Denke an etwas anderes. Ich versuche es, aber sie fragt trotzdem, was los sei, und ich sage, nichts ist los. Ich werde doch noch ein bisschen nachdenken dürfen, ohne zu reden. Vergiss nicht, du sollst dich nicht aufregen, sagt sie. Vergiss nicht. Ich kann's nicht leiden, wenn du so mit mir sprichst, sage ich. Und sie lässt mich in Ruhe. schaut mich nur schief an und macht einen großen Eimer voll Seifenwasser und fängt wieder an, auf den Flecken rumzurubbeln. Ich halte nichts von so Gewurstel, das doch zu nichts führt. Die Wände ziehen Wasser aus dem Keller, die braunen Bilder kommen von innen her und blühen aus. Lass das doch sein, du weißt, dass es nichts hilft. Wenn man erst mal anfängt, so zu denken, wie weit ist es dann mit uns gekommen, schnaubt sie und rubbelt weiter. Es kommt immer wieder. Ich stehe in einem Tunnel, in vorderster Front, hab alle anderen hinter mir. Und die fremde Gruppe wartet dort am Ausgang. Sie sind glatt rasiert wie wir, aber ihre Anzüge sind rot. Darum werden wir übereinander herfallen. So einfach ist das. Wir rennen aufeinander zu, beschreiben einen Bogen und gehen mit den Bleistangen aufeinander los. Es ist ein wundersamer Tanz. Rot ist da und schwarz. Einfach ist es. So einfach. Rot und schwarz. Im Lauf von ein paar Tagen bekam die Fotografin aus dem ganzen Land Bilder zugeschickt. Genau solche wie ihre eigenen. Gruppen von Rotznasen. Dazwischen wie Fremdkörper, plump lächelnd diese Übergewichtigen. Wir hängten sie in ihre Dunkelkammer und starrten sie lange an. Es wirkte, als wollten sie sich von dem Papier losreißen. Blöde grinsend würden sie sich an unsere Beine klammern und vertrauensselig hochglotzen. Nicht mal dreckig waren sie. Wahrscheinlich prallte der Schmutz von ihren kompakten Gliedmaßen ab. Sie überstrahlten ihre Umgebung. Die anderen kleinen Belger verschwanden. Alles verblasste in der Nähe der glücklichen Kinder. Es macht mich ganz krank, wenn ich sie ansehe, hat die Fotografin gesagt, sich über ein Waschbecken gebeugt und einen Bogen besser festgesteckt. Sie hatte wirklich schöne Beine und ich hatte Kopfweh und die Kinder auf den Fotos klammerten sich an uns und grinsten mit Perlzähnen und nahmen mir die Luft. Mir wird anders, der Redakteur ruft nach mir und ich muss erst rausgehen und mich auf dem Klo in eine Schüssel übergeben. Ein lautloser Strom. Später streicht meine Frau mir übers Haar und das Kopfweh und es fällt ihr sehr schwer, was zu verstehen. Sie will bloß, dass ich's mir nicht so zu Herzen nehme. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Wahrscheinlich ist es einfach falsch, dass ich versuche, es ihr zu erklären. Vielleicht fange ich's auch nur verkehrt an. Jedenfalls versteht sie nichts. Na, da hoffe ich, dass wir ein gesundes und knuddeliges Kind mit guter Laune bekommen. Fast wie eine dumme Gans, redet sie daher. Scheiße, das hat nichts mit der Sache zu tun, sage ich und wundere mich, dass ich nicht ein Bild mit nach Hause genommen habe, dass sie es mal selber sehen könnte. Vielleicht will ich's ja nicht. So dicht auf ihrem Bauch. Ja, das ist es. Ich will die Wohnung nicht infizieren. Das ist natürlich Quatsch, aber es passt. Dann entschuldige bitte, sagt sie und wendet sich ab. Früher bist du zur Uni gegangen, jetzt machst du die ganze Zeit Seifenwasser. Sie steht auf. Ich bin schwanger. Ich sehe niemanden außer dir. Ich bleibe liegen und höre, wie sie beleidigt lärmend in der Küche hantiert, während ich versuche, in den Stockflecken Figuren zu erkennen. Ich sehe nichts anderes, als was sie sind. Flecken auf der Tapete. Der Regen prasselt an das Fenster. Scheiße. Wenn sie noch ein einziges Mal anfängt, in Seifenflocken und Wasser rumzurühren, dann bringe ich sie um. Das meine ich natürlich nicht so. Als es Nacht ist, muss ich tüchtig in meine Pillendose langen, um einzuschlafen. Ein Takt lärmt. Rhythmisches Laufen. Bei etwas Großem dabei sein, in der Maschine. Hier zu sein und weg zu sein. Man ist entbehrlich und unentbehrlich. So ist es, mit der Bande mitzurennen. Krankenhäuser und andere öffentliche Gebäude, zum Beispiel der Bunker des Gesundheitsamtes, sehen alle mehr oder weniger gleich aus. Hier war ich nun also und saß irgendeinem Funktionär gegenüber. Er war für etwas verantwortlich, das für meine Sache offenbar interessant war. Ich war auf obskuren Wegen an ihn geraten. Das Büro war zu klein, als dass er wichtig hätte sein können, und mein Stuhl war zu niedrig. Er war selbst ein Wurm mit affektiertem Gehabe und ich verdächtigte ihn, dass es kein Zufall war, das mit dem niedrigen Stuhl. Er wollte wie Gott thronen dort oben zwischen seinen Stempeln und Akten. Glückliche Kinder, fragte er. Nein, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Jemand muss darüber reden, sagte ich und rutschte auf der Sitzfläche nach vorn, um näher an ihm dran zu sein. Ich habe Sie gesehen. Sie sind im Lauf des letzten Jahres eingeliefert worden. Sie sind zu fett, zu gut genährt. Jemand muss anfangen, darüber zu reden. Und wo liegt das Problem? Fragte der kleine Gott und zog seine nachsichtigen Falten. Sie haben nichts, womit Sie so wohlgenährt werden könnten. Nichts als Wassersuppe und Nonnengewäsch. Ihre Eltern haben Sie verlassen. Sie müssten allen anderen Kindern ähneln. In einem Tonfall, als spräche er mit einem, der schwer von Begriff ist, hat er nochmal gefragt, wo das Problem liege. Und ich habe nochmal versucht, es ihm zu erklären. Und da sagte er, Sie hätten also lieber unglückliche Kinder. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe es lieber, wenn die Dinge zusammenhängen, wenn man zum passenden Zeitpunkt glücklich und unglücklich ist. Sie hätten es lieber, wenn man unglücklich ist. Hauptsache, es ist der passende Zeitpunkt. Und wenn dem so ist, wann genau wäre bitte der passende Zeitpunkt? Ich meine bloß, das hier ist etwas, das man sich genauer ansehen muss. Etwas, dem man nachgehen muss, sagte ich. Was meinen Sie, sollte man tun? Erkundigte sich Gott mit aufgeworfenem Mund. So zerrten wir aneinander rum und seine dackelbeinige amtliche Gelassenheit brachte mich auf. Am Schluss hatte ich Lust, seine Stempel zu packen und sie ihm in den Hals zu stopfen. Den einen grässlichen Stempel nach dem anderen. Den Eilt-Stempel, den Vertraulich-Stempel, den Kopie-Stempel, den ganzen Dreck in seinen Hühnerhals. Wir haben in 5 Jahren 16 neue Krankheiten bekommen, sagte er und stand auf, ohne dass er dadurch nennenswert größer geworden wäre. Wahrscheinlich saß er auf Telefonbüchern, der Mistkerl. Wir haben alle Hände voll mit denen zu tun, die nicht glücklich sind, die nicht gesund sind, mit allen, die schwer krank sind. Sie müssen bitte entschuldigen, wenn es uns schwerfällt, uns jetzt auch noch ausgerechnet um Ihr Problem zu kümmern. Das Telefon auch. In seinen Hals. Am Schluss die Leitung. Wie Spaghetti sollte er sie reinschlürfen und den Stecker zerkauen, bevor ich ihn loslasse, den verfluchten Bürozwerg. Zurück in der Zeitung habe ich erstmal einen Anschiss vom Redakteur kassiert, wo zum Teufel ich den ganzen Vormittag gewesen sei. Ich sollte Verschiedenes für ihn erledigen. Ich habe genickt und erst gar nicht versucht, ihm was zu erklären, sagte nur Ja und Nein, da wo es angesagt war. Und als ich später da saß und was anstarrte, das ich ordnen sollte, ohne irgendeinen Zusammenhang darin zu finden, rief die Fotografin von außerhalb an und sagte, sie sei bei ihrem Arztfreund gewesen und habe so lange auf ihn eingeredet, bis sie ihn rumgekriegt hatte und es gehe in Ordnung. Wir könnten später abends hinfahren. Er hatte Dienst und wollte uns ein Kind beschaffen. Ja, wir sollten unser Kind kriegen. Ich rufe meine Frau an und wieder versuche ich nicht, was zu erklären. Ich sage nur, ich will bis spät arbeiten, sonst nichts. Sie antwortet nur kurz. Eigentlich würde sie wohl am liebsten wieder in die Kerbe schlagen, von wegen, ich hätte doch versprochen, meine jämmerliche Seele nicht zu schwer zu fordern. Hätte versprochen, nur kleine, ruhige Sachen zu machen. Aber sie sagt es nicht. Es kommt nur ein sehr kleinlautes Tschüss. Ich kann mich nicht darum kümmern. Ein Kind, dass wir in Frieden ein Kind bekommen, darum kann ich mich kümmern. Das ist wichtig. Der Kinderarzt benahm sich wie ein verschüchterter Hund mit eingezogenem Schwanz. Er sagte mehrfach, ihm sei doch nicht so ganz wohl bei der Sache. Wir sollten es kurz machen, kurz. Die Fotografin beruhigte ihn und versicherte ihm, dass er das Richtige tue. Und schließlich landeten wir in einem kleinen, schimmligen Zimmer ohne Fenster oder Abzug, wo wir lange warteten, bis er mit dem Kind kam. Es war genau dasselbe Kind, das wir überall gesehen hatten, in Kinderheimen wie auf Fotos. Es war Nacht, aber dies Kind war nicht eben aufgeweckt worden. Es war etwas Frisches, Ausgeschlafenes an ihm. Und es lächelte und glänzte weiß und kam freundlich auf mich zugewatschelt, zeigte mir all seine verfluchten Beißer. Ich fragte den Arzt, ob es ein Junge oder ein Mädchen sei, nur um irgendwas zu reden, ein Geräusch in diesem Zimmer laut werden zu lassen, das die kleinen, selbstzufriedenen Grunzer dieses Welpen übertönt. »Was wollt ihr eigentlich von dem Kind?«, fragte der Arzt, und die Fotografin antwortete, »wir wollten es uns nur ein bisschen anschauen.« Ich fragte nochmal nach dem Geschlecht und er gestattete mir, dem Balg die Hose runterzuziehen und so den kleinen, belanglosen Stöpsel zwischen den pummeligen Schenkeln freizulegen. Es war also ein Junge, eine Art Junge jedenfalls. »So viel ist gar nicht zu sehen«, sagte der Arzt. Er stand unruhig an der Tür und schnupperte. Es herrschte ein eigentümlicher Stillstand. Wir starrten alle drei das fette Ferkel an und wussten nicht so recht weiter. Was wollten wir eigentlich von diesem Kind? Sie sind gut gelaunt, setzen alle Nahrung schnell und effektiv um, werden nicht krank und passen sich mehr oder weniger allen Verhältnissen an. Der Arzt zuckte mit den Schultern. Was wollt ihr mehr? Angst? Fragte ich. Haben Sie vor irgendetwas Angst? Nein, er glaubte vor nichts. Ich packe den Jungen fest am Arm. Vielleicht erst nicht gar so fest, dann etwas fester. Und ich sehe ihn an. Sehe ihm mitten ins Gesicht. Schau mich an, Drecksbengel. Und ich schüttle ihn und fasse zu. Und da ist was drinnen unter dem blauen Firnis, das mich auffordert, ihn noch härter anzugehen. Ich fange leise an, ihn zu beschimpfen. Kleiner, fetter Bastard, was ist mit dir los, du Miststück? Jetzt habe ich den weichen Arm mit aller Kraft umklammert. Der Arzt jammert, aber ich höre nichts. Ich will hinter die scheißverchromten Augen gelangen und die Angst oder sonst was Passendes zu fassen kriegen. Egal was. Und nun quellen mir die schlimmsten Schimpfwörter immer munter aus dem Mund und über das glänzende Gesicht und da bekomme ich was zu fassen. Er grinst nicht mehr so idiotisch. Steht da nicht etwas Angst in seinem Gesicht? Na los schon, lass mich sehen, wie du zitterst. Ein Fremder macht sich über dich her und schüttelt dich und hält deinen Schwabbelarm gepackt. Du musst schreien. So schrei schon, du infames kleines Biest. Scheiß dir in die Hosen. Und wenn das noch nicht reicht, dann kriegst du das hier auf deine kleine Pausbacke. Ein traumhafter Schwinger. Meine Hand landete mitten auf der rosigen Wange und obendrein schubste ich ihn weg, dass er wunderbar auf dem Arsch landete. Es war ganz still zwischen den Wänden. Der Arzt zerbiss sich die Knöchel, die Fotografin sah mir scharf in die Augen. Aber das Kind schrie nicht. Es gönnte mir nicht den Sieg. Und nun erkannte ich, was hinter seinen Augen war. Eine vorübergehende Verwunderung, sonst nichts. Keine Erschütterung, überhaupt nichts. Ein bisschen Verwunderung und Schluss. Nur noch das idiotische, glückliche Lächeln. Fett und weißhaarig saß er am Boden. Der Schlag hatte ihn umgeworfen und doch nichts geändert. Er stand einfach wieder auf und babbelte und watschelte los. Zurück. Nicht zur Fotografin, nicht zum Arzt, nein. Ausgerechnet zu mir. Kam zu mir und klammerte sich an meine Beine und glotzte mich an mit seinem dummen Speckgrinsen. Und ich schaute zur Decke und tat nichts, als der Arzt sich aus seiner Erstarrung löste und sagte, jetzt müssten wir gehen. Raus mit euch. Das Kind muss zurück. Das hier gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Mir gefiel es auch nicht. Hinterher fuhr ich die Fotografin nach Hause. Wir sagten nichts. Sie bat mich nur, mit hochzukommen auf einen Schnaps. Wir brauchten sowas. Ich stand in ihrem niedrigen Wohnzimmer und trank, konnte nicht sitzen. Sie saß, ich konnte nicht. Stand nur da und keiner von uns beiden sagte was. Es war Gin oder irgendein anderes hartes Zeug, das in der Kehle brannte. Ich schüttete es nur einfach runter. Bis sie aufstand, mir das Hemd aufknöpfte und mit fleischfarbenen Lippen an meiner einen Brustwarze saugte. Nur das, nicht mehr. Sie ließ mich stehen und ging ins Schlafzimmer rüber und es wurde kalt, wo sie den Mund gehabt hatte. Und ich bemerkte, dass ich ihr folgte. Ich dachte, dass meine Frau hübscher war als sie, jünger, Meine Frau war lieblicher, hatte ein rosigeres Lächeln und längeres Haar und war rund und wunderbar schwanger und gehörte mir. Trotzdem folgte ich der Fotografin ganz bis in ihr Schlafzimmer hinein und ließ sie mich fertig lutschen. Meine Frau schläft auf dem Bauch, als ich nach Hause komme. Vielleicht tut sie nur so. Wäre auch okay. An den Fenstern läuft das Wasser herunter wie in einem Käsegeschäft und auch ich sollte schlafen. Aber dazu musste ich mich erst mal mit den Zuckerpillen zuhauen und mit den stromlinienförmigen Ampullen, die man am anderen Ende reinsteckt. Ich suche es. Ich bin mit all den anderen zusammen, aber ich habe meine Bleistange nicht. Ich habe eine schiefe Schulter davon, dass sie weg ist. Ich bin so an das Gewicht gewöhnt, dass mein rechter Arm jetzt hochschnellt und flattert wie ein Wellensittich. Und ich habe Angst. Natürlich habe ich Angst. Ich weiß, dass die Bleistange das Einzige ist, woran ich mich im Leben klammern kann. Am nächsten Morgen habe ich mich richtig krank gemeldet. Wie lange, hat der Redakteur gefragt. Ich habe gesagt, wahrscheinlich für den Rest der Woche. Richtig fertig war ich. Er grunzte bloß. Lieber hätte er wahrscheinlich gesagt, er glaube es nicht die Bohne. Außerdem passe es ihm überhaupt nicht. Wenn er aber selbst erlebt hätte, dass er mit harter Hand so einem Scheißkind in sein Wappelgesicht schlägt und nichts dabei rauskommt als ein bisschen Verwunderung, dann hätte er verstanden, dass ich dieser Sache einfach nachgehen musste. Aber ich gab's auf, ihm das zu erklären. Genau wie mit meiner Frau, die begriff's auch nicht. Auch sie gab ich auf, nahm das Telefon mit in das Zimmer, das wir sonst nie benutzten, und schloss die Tür und vergaß die klamme Kälte. Es gelang mir, dem Arzt ein paar Telefonnummern abzuschwatzen. Von anderen Ärzten in verschiedenen Krankenhäusern, ein paar Freunden, die vielleicht darüber reden würden. Ich machte eine Liste, fing oben an und telefonierte mich nach unten durch. Am liebsten hätte ich ein paar Zahlen erfahren, aber keiner konnte viel sagen. Nicht mal mit gesenkter Stimme. Es war einfach irgendwann losgegangen und dann immer schlimmer geworden. Keiner hatte über irgendwas einen Überblick. An manchen Orten war es häufiger als an anderen. Alle kannten es, alle, auch diejenigen, die mir hastig erklärten, sie hätten genügend anderes zu bedenken. Leider, auf Wiederhören. Ich wählte und quetschte sie aus, bis mir schwindlig wurde. Welch ein Sumpf aus hochqualifizierten Idioten. Keiner tat was. Sie kreisten durch ihre hochglanzgescheuerten Labyrinthe und starrten allzu glückliche Kinder an und räusperten sich. Und weiter geht's mit der Visite. Denn da waren noch ein paar Wundgelegene und Viren und leck mich am Arsch was noch alles. Keines von diesen weißbekittelten Arschlöchern unternahm irgendwas. Nach sowas sitzt man da, das Telefon in der Hand und innerlich so ausgetrocknet wie nach einem Besäufnis. Ich kletterte eine Station höher im Irrenhaus. Ein Unteramtsleiter in einem Ministerium, ein schwitzender Fettkloß mit gepudertem Toupet und breitem Schreibtisch. Eine wichtige Schachfigur. Es dauert, bis man so einen zu sprechen kriegt. Man muss ein Gesuch einreichen mit Namen und Adresse und erst Tage später wird man vorgelassen. Ich hatte Fotos mitgenommen und dazu eine Liste von Kinderheimen und Krankenhäusern, wo was vorging. »Wo liegt das Problem?«, fragte er. Genau wie der Letzte. Und er schwitzte und wischte sich mit Papierservietten ab, die er in einen Drahtkorb warf, der schon ganz voller leichter weißer Flocken war. »Komm mir bloß nicht auf die Scheißtour«, sagte ich, zu gereizt, um ein taktisches Gespräch zu führen. »Hier sind Fotos von Ihnen. Überall wuseln den Leuten kleine, vollgefressene, glückliche Idiotenkinder um die Füße. Sie werden nie schmutzig, man kann ihnen ein paar langen, ohne dass es sie rührt, man kriegt den blauen Irrsinn nicht aus ihren Augen, also komm mir nicht auf die Scheißtour.« »Immer mit der Ruhe«, sagte er glänzend, »immer mit der Ruhe. Ich bin genauso ruhig, wie ich will. Da stimmt was nicht, so können Kinder nicht sein. Und alle, die sich überhaupt trauen, etwas zu sagen, sagen, dass es schlimmer wird. Es hat gerade erst angefangen und niemand weiß, wohin das noch führen soll.« »Aha«, sagte er. »Und weiter? Was wollen Sie eigentlich?« »Irgendjemand muss anfangen, das ernst zu nehmen, verdammte Scheiße.« Er tupfte sich ab und schnaufte und tätschelte seine Pausbacke. »Es fehlt Ihnen doch nichts. Sie sind glücklich. Sie wachsen und gedeihen und benehmen sich in jeder Hinsicht, wie glückliche Kinder in gesicherten Verhältnissen sich benehmen sollen. Es gibt eine Reihe Krankheiten, die anderen Kindern, die weniger Glück haben, schwere Schmerzen bringen. Geschwüre. Wissen Sie, wie das ist, Geschwüre zu haben? Oder wenn einem als Zehnjährigen die Zähne und die Fingernägel ausfallen? Glauben Sie mir, es gibt anderes, wirklich Dringenderes. Es gibt Kinder, die aus dem After bluten, sie sind von ihren Eltern verlassen worden, ihre großen Brüder treiben sich in Banden herum und werfen Fenster ein und bringen sich gegenseitig um, weil sie nichts anderes zu tun haben. Damit kennen Sie sich ja aus. Soweit ich informiert bin, sind Sie ja selber mitgelaufen und haben eine unserer größten Zeitungen zu deren Sprachrohr gemacht. Das stimmt doch. Oder etwa nicht? Wir müssen den Stein hochheben und schauen, was sich darunter versteckt, sagte ich. Und wusste selber nicht genau, wie ich das meinte, aber ich war gezwungen, etwas anderes zu sagen als das, was ich dachte. Denn das Ganze empörte mich maßlos. So ein widerlicher Idiot in seinem gepolsterten Chefsessel. Jetzt hatte er auch noch sein gepudertes Toupet verschoben, als er sich die breite, fette Stirn gewischt hatte. Und die Scherben klirrten in mir und meine rechte Hand flog auf und ich rieb mir die Stirn damit. Da gibt es keinen Stein, sagte er. Selbst seine Stimme war fett. Ich habe zu tun mit Problemen, die sehr viel schwerwiegender sind als Kinder, denen es gut geht. Wer weiß, mein Freund, vielleicht besteht das Schicksal des Menschen ja gar nicht darin, dass wir uns auf dieser kargen Erde abrackern. Vielleicht sollen wir viel eher gesund und glücklich sein. Welches Ende wünschen Sie uns bloß? Sollen wir alle mit Bleistangen in der Hand herumlaufen, Fenster zertrümmern und Leute erschlagen? Sollen wir das? So sprach er mit seinen fetten Lippen. Derart scheißzufrieden mit sich selbst und seiner Funktion als Sonnenkönig der Unteramtsleiter, und da ließ ich's einfach laufen. Und beugte mich über seinen Schreibtisch und mit Armen wie Sensen fegte ich all die gleichgültige Scheiße von seinem Schreibtisch auf den Boden. Und streckte die Hand nach seinem verblüfften weichen Hals aus und packte seinen Schlips und zog ihn hoch, bis unsere Gesichter ganz nahe voreinander waren. Er schwitzte. Das taten wir jetzt beide und ich redete auf sein plumpes Gesicht ein, damit er es auch verstand. Richtig alles verstand, was ich verflucht nochmal sagen wollte. Sonst konnte er mich nicht hören. Nichts konnte er hören hinter seinen Papieren und dem Bürokrempel und den Terminkalendern und dem Managerzubehör und dem Computer und den Bleistifthaltern und dem Monitor und der Pisse und dem Papier. Ich musste von ganz dicht auf ihn einreden. Da stimmt was nicht, flüsterte ich. Da stimmt was nicht, du Idiot. Und wir müssen darüber reden. Es hört nicht von selber auf. Verstehst du das, du gepudertes Arschloch? Verstehst du, was ich dir sagen will? Jetzt kamen die Arschkriecher aus dem Vorzimmer gelaufen und packten mich und rangen mich zu Boden. Ich hörte, wie der Idiot zu ihnen sagte, sie sollten mich einfach vor die Tür setzen. Keine Polizei, das sei nicht nötig. Einfach nur raus mit ihm. Ein Traum, dachte ich. Wer träumt hier eigentlich? Eine Stunde später rief ich beim Redakteur an, als ich alles ringsum zur Ruhe getrunken und mich wieder gesammelt hatte. Ich hab was, sagte ich. Mehr oder weniger gebremst. Und das ist verdammt wichtig, hörst du, was ich dir sage? Das hier ist wichtig. Mehr noch als der übliche Unfallscheiß und das ganze menschliche Zeug. Das hier ist wirklich was Wichtiges. Ich weiß noch nicht, was dahinter steckt, aber da liegt was drin und wir sollten so langsam mal darüber schreiben. Egal, ob das nun eine Story ist mit armen Schluckern oder nicht. Du wirst überhaupt nichts schreiben, sagte er. Du wirst nicht einmal mehr hierher kommen. Denkst du, ich lasse mir das gefallen, dass ich angerufen werde und man mir mitteilt, dass einer meiner Reporter gerade einen Unteramtsleiter im Gesundheitsministerium tätlich angreift? Überdies wegen einer Sache, die für uns ohne Interesse ist. Das habe ich dir schon längst gesagt. Und noch dazu ein Journalist, der sich krank gemeldet hat. Du denkst doch nicht, dass ich mir sowas gefallen lasse, oder? Gut. Ich legte auf. Schon gut. Schließlich gibt es auch noch andere Zeitungen. Ausgezeichnet das Ganze. Redakteurs Arschloch. Gehe ich eben woanders hin. Erstmal fahre ich nach Hause, aber meine Frau rennt im Kreis und sagt immer bloß, oh Gott, oh Gott. Immer nur, ihr sei so komisch. Vielleicht sollte sie sich ein bisschen hinlegen, aber sie legt sich nicht hin. Sagt immer nur, oh Gott, und dass sie vielleicht sollte. Immer wieder, bis ich fast wahnsinnig bin. Dann leg dich doch endlich hin, verflucht nochmal, oder mach Seifenwasser. Und ich habe ihr noch nicht mal erzählt, dass sie mich gefeuert haben. Da gehe ich schon wieder und werfe die Tür zu. Ich fuhr zur Fotografin raus, sie war zu Hause. Stand da mit ihrem Spatzenhaar im Bademantel, das Haar war nass. Sie sagte nichts, ging nur rückwärts in den Flur und streckte beide Hände aus und hielt sich an zwei Garderobenhaken fest. Und ich, ja, ich vögelte sie, ohne ein Wort, direkt an der Wand und ohne Grund eigentlich. Es war nur eben einfacher, als was zu sagen. Hinterher ließen wir ihren miesen Sprit in hohe Gläser gluckern und sie sagte, er hat mich in den Süden geschickt. Ich fliege heute Nachmittag. Ich sollte auf einmal einen Bürgerkrieg fotografieren. Und ich sagte, was? Ich lasse nicht locker, jetzt kommen die anderen Zeitungen dran. Ich kenne viele Leute überall, ich lasse nicht locker. Na dann Hals- und Beinbruch, sagte sie und wollte sich wieder anziehen. Was zum Teufel meinst du mit Hals- und Beinbruch, fragte ich. Du kannst hierbleiben, wenn du willst. Scheiß auf das Arschloch, die Sache hier ist wichtig. Ich lebe vom Fotografieren, sagte sie. Und wir kommen mit der Sache nicht weiter. Ich glaube mehr an Bürgerkriege als an diese glücklichen Kinder da. Unseren Arzt haben sie in einen Keller gesteckt, zum Leichen zu schnippeln. Irgendwo am Arsch der Welt in der Provinz. Sie haben rausgefunden, dass er uns mit diesem Jungen hat rummachen lassen und du bist gefeuert. Nein, ich glaube viel mehr an Bürgerkriege, Peng. Sie stand in ihrem Schlafzimmer über einem Koffer gebeugt. Ich schubste sie, sie fiel vornüber und ich rief, »Was zum Teufel meinst du mit Hals- und Beinbruch, du Hure?« »Du kneifst wohl, wenn's schwierig wird. So ein Spiel spielst du also, du klapprige Scheißhure.« Sie zeigte mir den Mittelfinger und setzte ein Gesicht auf, das nach einer Frau mit Autorität aussehen sollte. Sie sagte, ich solle mich beruhigen, aber gerade das sollte niemand mehr zu mir sagen. Wie sie da in ihrem Bademantel lag und die Fresse verzog, sah sie aus wie eine Kuh. Und ich hob sie auf und schmiss sie vor mir auf das Bett und sagte, ich würde ihr was geben von wegen Hals- und Beinbruch. Und zack, hatte ich ihr eine verpasst. Genau wie dem Jungen neulich, aber diesmal hatte es gesessen. Sie schrie, wie es sich gehört, wenn man geschlagen wird, und versuchte mich zu kratzen, aber ich hatte ihre Vogelarme festgepackt und schlug sie nochmal, tüchtig in den Nacken, dass man es hören konnte. Und sie wollte sich freistrampeln, aber ich hielt sie fest. Und jetzt lag ihr Scheunentor direkt vor mir. Und ich weiß nicht wie und warum, aber ich habe sie nochmal gevögelt. Auch wenn sie schrie und mich verfluchte, es war noch keine 10 Minuten her, dass wir es gemacht hatten, und da hatte sie nichts daran auszusetzen gehabt. Scheiß doch auf sie und ihre Predigt. Jetzt sollte die Nutte Hals- und Beinbruch zu schmecken bekommen. Es dauerte ein bisschen, bis ich fertig war. Am Ende lag sie einfach still. Fast hätte ich die Lust verloren und ich musste mir richtig Mühe geben, das Fest ganz durchzuziehen. Und als ich aufstand und meine Hose zuknöpfte, blieb sie einfach liegen und schluchzte leise. Ich legte den Bademantel über sie und wollte eben Hals- und Beinbruch sagen, aber ehrlich gemeint, da donnerte es an die Tür. 2 Deppen in Uniform, was sonst? Kaum passiert irgendwas in diesen Mietskasernen, schon rufen die Kleinbürger nach dem Staat und jammern über den Lärm. Was hier vorgehe, und wir sollten besser mal dies und das. Die Fotografin sagte nicht viel, aber sie nahmen uns beide mit. Immer so auf die coole Macho-Tour. Es war fast mehr, als ich ertragen konnte, diese ganze coole Mackerscheiße. Die sind so voll damit, diese Polypen, einfach voll bis oben hin. Die Fotografin wollte keine Anzeige erstatten. Sie hatte ein Pfeilchen und rauchte nur einfach und sah mich nicht an. Rauchte nur immer so, schwachsinnig mit ihrem hageren Gesicht. Und sagte, es sei nichts weiter, nur ein Sexspiel, das ein bisschen ausgeufert sei. Und nein, es gebe nichts anzuzeigen. Und dann kam ich in ein scheußliches Büro zu einem neuen Idioten mit Käppi und Goldschnur und Schulterklappen, einem richtigen kleinen Spielzeugoberst, der mir erklärte, dass sie keinen Pfifferling von unserer Erklärung glaubten und dass ich besser nicht nochmal zu weit gehen sollte. Die Gesellschaft hat eine Grenze gezogen und du treibst dich außerhalb dieser Grenze rum. Pass auf dich auf, Freundchen. Du hast sie ja schon früher mal übertreten. Du sagst nicht Freundchen zu mir, Macker und Freundchen. Das dachte ich nur. Und am Ende haben sie mich nach Hause zu meiner Frau gehen lassen. Meine O-Gott-Frau hat es mittlerweile ins Bett geschafft und den größten Teil des Abends übergehe ich in der Wohnung umher, ohne dass sie aufwacht. Oder vielleicht tut sie nur so, egal. Morgen lege ich richtig los. Ich weiß genau, was jetzt zu tun ist. Schließlich gibt es genug andere Zeitungen. Morgen mache ich eine kleine Tour überall hin. Ich kenne wirklich viele Leute und werde meine Artikel schon unterbringen, die ich jetzt schreibe. Es ist Arbeit zu tun. Richtige Arbeit morgen. Wir schlafen ineinander verknäuelt am Boden. Auf einem Baugrundstück, das wir erobert haben und das darum mehr uns gehört als irgend sonst ein denkbarer Ort. Ich blicke über die Gummikörper durch das gelbe Glas meiner Brille, die Bleistange in Griffweite und ich denke nach, ob das hier Wirklichkeit ist oder Traum. Und weil dazwischen kein großer Unterschied ist, bin ich glücklich. So kann es sein. Am nächsten Morgen bleibt sie im Bett liegen, meine Frau. Sie hält sich die Stirn und sagt, ich soll bei ihr bleiben. Es geht ihr nicht gut, jammert sie. Und ich rede ihr ein, ich käme bald zurück. Sie weiß wohl noch nichts von all dem, was geschehen ist. Sie war so beschäftigt damit, oh Gott zu sagen. Immer mehr wird sie zu einer Gans. Und ich sage, es gibt da ein paar Kleinigkeiten, die schnell zu erledigen sind, aber ich werde mich sehr beeilen, sehr, sehr beeilen, kleines Geflügel. Den ganzen Tag bin ich in der Stadt rumgefahren. Überall. Das Regenwasser troff mir vom Ölzeug. Alte Freunde. Jedenfalls hatten sie bislang wie Freunde gewirkt, aber den ganzen Tag über, egal wo ich war, rutschte ich von ihnen ab, wie von einem Stück Seife. Leute, von denen ich dachte, ich kenne sie, sagten, sie würden später ganz sicher zurückrufen. Jetzt erstmal tschüss. Es stank zum Himmel. Und es war sofort klar, dass sie nicht zurückrufen würden. Andere wollten es gleich auf der nächsten Redaktionskonferenz vorlegen. Und ich konnte hören, dass sie es nicht tun würden. Glatte Mistkerle. Keiner sagte nein und sie taten es doch. Denn alle hatten alles gehört. Oder noch mehr. Und das Ganze war so scheißglatt. Die Neuigkeiten machen ja schnell die Runde, sagte ich und warf meine Kaffeetasse an eine Scheißwand. Und meine guten Freunde breiteten die Arme aus und sagten immer mit der Ruhe, sonst würden sie gar nicht helfen können. Und ich sagte, sie könnten mich am Arsch lecken und fuhr weiter zur nächsten Zeitung und wiederholte das Ganze. Das Ganze wiederholte sich. Redaktionen und Mistkerle und Kaffeetassen an die Wände. Klar würden sie hinterher rumtuscheln. Ja, ja, der hat doch auch den Unteramtsleiter angegriffen und seine Fotografin vergewaltigt. Ist wieder völlig daneben und seine Frau ist schwanger. Vollkommen neben der Spur ist er. Mistkerle und Puderidioten, eine Scheiße alle zusammen. Ich war verflucht nochmal völlig daneben. Alle sollten das sein. Ihre Zungen sollten sich lösen und sie sollten einstimmen in den Chor der Verirrten. Über die Sache müsste geschrieben und gerufen werden. Stattdessen endete ich in einer Tiefgarage. Ein paar starke, durchgegorene Biere in einer Papiertüte, deren Boden jeden Augenblick reißen konnte. Denn sie hatte im Nieselregen auf einer feuchten Bank gestanden. Nicht lange, aber lange genug, um das Papier durchzuweichen. Und das machte mich fertig. Die meisten Flaschen waren leer. Und ich ruhte einen Moment aus, indem ich den Kopf an den bäuligen Lack eines Autodachs lehnte und mir wurde klar, dass ich jetzt nirgends mehr hingehen konnte. So war es. Schluss war. Die Stirn an das Auto gelehnt, stand ich da, als er plötzlich aus dem Nichts vor mir auftauchte. Urplötzlich. Und er wusste, wie ich heiße, und ich fragte, wer zum Teufel er sei. Nur ein Lakai, lächelte er und schien es mächtig komisch zu finden, dass er sich selbst als Lakai bezeichnete. Ja, sagte ich, ohne besonders hinzuschauen. Schließlich hatte ich mein Autodach. Lakai, das glaube ich. Gib auf, sagte er. Das führt zu nichts. Oh, lächelte ich. Ich habe verstanden. Eine zufällige Begegnung in einer Tiefgarage, der gut gemeinte Rat eines fremden, aber sehr freundlichen Mannes mit langem Mantel, das haben wir hier. Und die glücklichen Kinder? Die gibt's wohl nicht, oder was? Das ist nur was, das ich mir einbilde, weil ich zu viel gearbeitet habe. So ist es doch, oder? Und nun willst du mir erzählen, dass ihr bereit seid, mir einen langen Erholungsurlaub zu zahlen, 100 Jahre in einem weißen Badehotel mit Bikinimädchen und süßem Eis am Stiel und einem ganzen Karton Beruhigungsampullen, die ich mir in den Arsch schieben soll. Und danach werde ich alles mit ganz anderen Augen sehen. Nicht wahr? Sie rennen rum und stochern und wühlen, sagte er, ach so freundlich. Und sie finden nichts, denn sie wissen nicht im Geringsten, wonach sie überhaupt suchen. Solange man sucht, sagte ich. Solange man nur sucht. Er sagte, uns ist natürlich klar, dass da etwas vorgeht. Denken Sie wirklich, das entgeht uns? Wir haben es gewusst, bevor Sie überhaupt angefangen haben. Bevor Sie das erste Kinderheim besucht haben. Wir wissen Bescheid. Sie waren mit der Fotografin zusammen, die Sie später vergewaltigt haben. Das und all das andere ist uns bekannt. Wir wissen vieles. Wir wissen, dass Sie damals, als Sie eine Reportage über die Glasbanden machten, Ihre Arbeit gründlich ausführten. Sie haben sich den Schädel rasiert und sich von einer Clique draußen in den Vorstädten entdecken lassen. Und in den ersten Wochen sind Sie mitgelaufen und haben schon noch für die Zeitung geschrieben über eingeschlagene Fenster und Überfälle auf andere Gruppen, die andere Farben trugen. Und auf einmal hörten die Artikel auf. Es kamen keine mehr. Und niemand hörte etwas von Ihnen, bis die Nationalgarde Ihre Schulter zertrümmert hat, bei dem großen Schlag in der Untergrundbahn 2 Monate später. 2 Monate. Es war ihnen aus den Händen geglitten und sie konnten nicht mehr aufhören. Sie waren geworden wie die, über die sie schreiben sollten. Sie wurden ein Teil des Rhythmus und rannten in dem Gummianzug los und prügelten andere mit der Bleistange. Ihre Welt schrumpfte zusammen und wurde so einfach, winzig klein. Und dann, wie lang hat es gedauert, eine Zeit lang an einem ruhigen Ort mit ruhiger Aussicht, bis sie nach Hause kamen und wieder anfangen konnten zu arbeiten? Ja, Sie kennen den Dreck von innen. Lassen Sie mich in Ruhe, sagte ich. Ich spürte, dass ich schlapp war. Er war zu groß und mächtig in seinem Mantel, so gesund. Wir wissen alles über Sie, Schreiberling. Vielleicht mit einer einzigen Ausnahme. Wir wissen nicht, was Sie wollen. Was wollen Sie eigentlich? Ans Licht, sagte ich. Das ist der einzige Ort, an den die Dinge gehören, wo sie zu Hause sind. Wo man sie sehen und sie berühren und darüber reden kann. Hoch mit dem Stein, ans Licht. Er fand das ulkig und sagte, Sie wissen nicht, was Gemeinschaft bedeutet. Es kommt nur darauf an, dass das Ganze bestmöglich läuft. Es gibt keinen, der alles bestimmt. Die Menschheit ist auf ihrem Weg und die Götter wissen, wohin das alles läuft. Eine Lokomotive sind wir. Wir rasen dort entlang, wo die Schienen verlegt sind. Es ist nicht zu steuern. Die Menschen wollen einfach weiter. Sie wollen, dass es ihnen besser geht als ihrem Nachbarn, besser als gestern. Und wehe dem, der dieses Bedürfnis nicht befriedigen kann. Der ist fertig. Denn es müssen Kohlen unter den Kessel. Der Zug muss weiter. Die Menschheit rast auf ihr Schicksal zu, Schreiberling. Regierungen, das sind nur Schaffner, die dafür sorgen, dass jeder einen gültigen Fahrausweis hat und sich so benimmt, dass andere mit ihm im Abteil sitzen können. Aber wer weiß, wo wir hinfahren? Scheiße, sagte ich. Nein, keine Scheiße, Schreiberling. Schicksal. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und jetzt gerade ist Panik angesagt. Sie sind bei weitem nicht in der Lage, welche herbeizuführen. Sie sind nichts. Ein Narr in einem Loch mit einer Tüte voll Billigbier. Nichts als ein Narr. Aber, sagte ich und spuckte auf den Betonboden einen kleinen geizigen Fleck, aber trotzdem wichtig genug, mir in einer Tiefgarage aufzulauern und mich umständlich zu überreden, dass ich meine Zeit mit was anderem verbringe. Ich bin Ihnen weit überlegen, Schreiberling. Ich bekomme Geld dafür, dass ich hier bin, Zulagen und Pension. Sie sind hier der Vollzeitpausenclown. Sie sind fertig, bevor Sie es ahnen. Das ist nur ein guter Rat. Lassen Sie es fallen, es führt zu nichts. Vielleicht sind die glücklichen Kinder der Anfang von etwas Besserem. Als sich die Affen auf die Hinterbeine erhoben, wer konnte da sehen, dass uns das hierher führen würde? Was hätten sie da gerufen? Runter auf alle Viere? Ich wollte einfach endlich mal den Stein aufheben. Ich hab's versucht, hab ihn aber nicht geschafft. Er war stark, gesund, war Fasson geschnitten, glatt rasiert, aftershaved, unermüdlich und manikürt, und er hatte sich mit Duftwasser betupft. Er baute sich turmhoch auf mit gemangelten Textilien und gesteiftem Kragen und blank geputzten Stiefeln und regelmäßigen Gesichtszügen. Da rackern Sie sich mit Ihrem Stein ab, Schreiberling, und kommen nicht vom Fleck. Hören Sie auf, herumzustänkern in Ihrem kleinen Eckchen. Ich sagte, das würde ich schon selber entscheiden. Und dann kam's. Ihre Frau ist ins Krankenhaus gekommen, während Sie in den Redaktionen mit Kaffeetassen um sich geworfen haben. Sie wird bald entbinden. Sie werden Vater. Vielleicht sind Sie es jetzt schon. Alles still. Die Zeit, der Lakai, alles. Dann endlich schmeiße ich in einem weiten Bogen meine Tüte über die rostigen Autos und schubse den Idioten weg. Ich sitze im Auto, der Motor spuckt und ich bin oben auf der Rampe und draußen im Regen und scheppere einen Augenblick später die Eisenbahnlinie entlang. Es kann nicht jetzt schon passieren. Es ist zu früh. Und ich sehe all die kleinen, fetten Köpfe vor mir und spüre wieder die kleine, hellrote Wange und den schwammigen Arm und die allzu blauen Augen. Ich sehe sie den ganzen Weg über und spucke mit Flüchen und Beschimpfungen um mich, den schlimmsten, die ich kenne. Das ist meine Beschwörung. Kein fettes Ferkel. Nur nicht eins von denen. Keines von den glücklichen Kindern. Gott in der Hölle. Satan. Nicht eines von denen. Ich will keins von den glücklichen Kindern bekommen. Ich renne einen gebohnerten Flur hinunter und warte viel zu lange an einem hohen Tresen, bis eine Frau mit Häubchen mich in die andere Richtung schickt. Und dann einen dritten Flur. Ich rutsche und schlittere über den glatten Boden, mir fallen Dinge aus den Taschen und Leute fordern mich auf, mich nicht so aufzuregen. Das hier ist ein Krankenhaus. Das Wachs spiegelt die matten Decken und die Häubchenfrauen gehen mit weichen Geräuschen und deuten bald in die eine Richtung, bald in die andere, bis ich sie endlich finde. Sie haben ihr was zum Schlafen gegeben und ich zwinge mich zur Ruhe und sage, dass ich das Kind sehen will. Ich will mein Kind gern sehen, jetzt. Und sie lassen mich hinein. Das Haar meiner Frau liegt wie ein Fächer über das Kissen gebreitet und dort steht die Wiege auf dem Boden und die Krankenschwester mit dem gebleichten Häubchen lächelt und schiebt mich sanft hin. Näher, mein Herr, schauen Sie doch in die Wiege. Sehen Sie Ihr Kind an, es ist ein Junge. Ich lehne mich vor. Und da unten liegt er und ist weder einer von der einen noch einer von der anderen Sorte. Ein kleiner Kopf zwischen Kissen und Leinen und das Häubchen lächelt mit seinen Zähnen, als ich mich hilflos umschaue und sie nennt ein Gewicht. Und ich knüpfe das Kissen in der Wiege los. Meine Hände zittern und ich versuche, richtig hinzusehen, aber ich kann ihn nicht sehen. Ein Junge, sagt sie nochmals, aber ich pfeife auf Jungen, du Schachtel. Ich will das Kind sehen, ob es ein richtiges Kind ist. Und komm mir nicht mit dem ganzen Zeug. Vorsichtig jetzt. Ich will sehen, ob es ein Kind ist. Ein richtiges Kind. Und dann? Ja, jetzt verziehst du das ganze Gesicht. Nach unten und einwärts. Und da kommt's. In die andere Richtung. Ein Schrei. Du ziehst ihn von ganz tief unten vom Boden hoch und brüllst mir sinnlos ins Gesicht und etwas zerrt an meinem Ellbogen. Es ist das Häubchen mit Gebeten und Geflüster. Ich schüttle sie ab und meine Frau kommt in einem Nebel zu sich und nuschelt meinen Namen mit ihrer Schlafmittelzunge. Aber du kleines, zänkisches Menschenkörnchen, du machst weiter. Und jetzt bin ich richtig glücklich. Ja. Diese Raserei über das Leben und alles und nichts, brüllend und schäumend mir ins Ohr. Und ich beachte das Häubchen nicht, das die ganze Zeit an meinem Ellbogen bettelt und mich bittet, dich wieder hinzulegen. Aber nein, ich gehe im Kreis herum und hebe deinen Schrei mit gestrecktem Arm hoch und bin glücklich. Glückliche Kinder. Hörspiel von Kim Fupz Aakeson. Aus dem Dänischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Es sprach Thomas Thieme. Ton und Technik Werner Klein und Annette Matthais. Regieassistenz Annette Kürmeier. Regie Beatrix Ackers. Sie hörten eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 1995.